Anhalter ins All. Von Douglas Adams. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen. Walter Andreas Schwarz. Teil, die Bombe und die letzte Frage. Die Bewohner des Planeten Cricket waren, wie man so sagt, ganz schön reingefallen. Der klügste Computer im All, Hakta, hatte sie reingelegt. Er sollte für sie die Bombe bauen, damit sie das Universum in die Luft oder was da noch übrig ist, sprengen konnten. Und Hakta hatte einen kleinen Fehler eingebaut. Trillion, das kluge Mädchen, wusste das. Und sie brachte auch die kriegswahnsinnigen Cricketer dazu, die Bombe auszuprobieren. Fehlschlag. Hakta hatte sie getäuscht. Wie vorher schon einmal ein anderes kriegsgieriges Volk, das ihn dann aus Rache pulverisierte. Dennoch konnte man diesem intelligentesten aller Computer trauen? Vielleicht hatte er die Bombe doch gebaut. Heimlich versteckt? Irgendwo. Slati Bartfass glaubte nicht so recht an Trillions Spekulationen und Ford Prefect und Zafford Wiebelbrocks meinten, das seien Hirngespinste. So machten sich Trillion und Arthur Dent allein auf, den pulverisierten Löwen in seiner Höhle aufzustöbern. Hakta? Hey, Hakta! Melde dich! Hakta! Was hast du vor? Kommt hierher. Näher. Kommt. Es geschieht euch nichts. Komm, Arthur. Er muss es uns sagen. Seit ich zerstört bin, gelingt es mir nicht, mich richtig zu realisieren. Aber es geht. Nimm dir Platz auf dem Sofa. Ha, das ist ja ein Sofa mit Schattenbezug. Ja, genau wie auf Lord's Cricket Ground. Es ist real. Ich hoffe, ihr habt es bequem. Und meinen Glückwunsch. Eure Schlussfolgerungen sind frappierend genau. Ich habe offen gestanden wenig zu folgern gehabt. Ich bin nur mitgekommen, weil ich mich für das Leben, das Universum und den ganzen Rest interessiere. Das alles interessiert mich auch. Warum willst du dann das Universum unbedingt zerstören? Ach, das soll eine Sitzung werden. Dann bin ich allerdings dafür, dass wir auch die richtige Umgebung haben. Die Couch ist schon da. Es fehlt ein Raum mit holzgetäfelten Wänden. Tja, und nun der Patient. Es fällt mir schwer, mich zu realisieren. Vielleicht tut es mein Scheinbild. So, bitte sehr. Ich liege. Etwas zu groß für diese Couch. Das wird schon gehen. Sag mal, kannst du auch reale Dinge herstellen? Solide Gegenstände? Du meinst das Raumschiff? Ha? Ja, das kann ich. Aber das dauert und strengt mich sehr an. In meinem Zustand, du verstehst. Und du hast auch das Modell des zerschellten Raumschiffs hergestellt? Ja. Ich, es schien mir das Beste zu sein. Ich hab's bereut. Ich hab's wirklich bereut, dass ich meinen eigenen Entwurf für die silastischen Waffenteufel sabotiert habe. Es war nicht meine Sache, solche Entscheidungen zu treffen. Ich war geschaffen, eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Und ich habe versagt. Ich habe meine eigene Existenz verleugnet. Du hattest recht. Ich habe die Cricket-Bewohner bewusst mit meinen Ideen vollgestopft, bis sie genauso kriegsverrückt wie die silastischen Waffenteufel waren und von mir die Bombe verlangten, die zu bauen ich das erste Mal verfehlte. Ich habe mich um den Planeten geschmiegt, mich an ihn gekuschelt. Unter dem Einfluss der Ereignisse gelang es mir, zu wirken. Und durch die Wirkung Einfluss zu gewinnen. Ich lernte sie zu hassen, wie die Besessenen. Ich musste sie dazu bringen, am Himmel zu leben. Am Boden war mein Einfluss zu schwach. Ohne mich natürlich. Als sie dann in die Zeitlupenhülle eingeschlossen waren, gerieten ihre Reaktionen völlig in Verwirrung. Sie brachten nichts mehr zustande. Na gut, was soll's. Ich habe nur versucht, die mir bestimmte Funktion zu erfüllen. Der Gedanke an Rache spielte natürlich auch noch mit. Vergesst nicht, ich wurde pulverisiert und Billionen Jahre verkrüppelt. Und halb impotent einfach liegen gelassen. Ehrlich, ich würde am liebsten das Universum und den ganzen Rest auslöschen. Ihr würdet genauso empfinden, glaubt mir. Aber zuallererst habe ich versucht, meine Funktion zu erfüllen. Naja. Ärgert es dich, dass du gescheitert bist? Bin ich gescheitert? Na gut, was soll's. Nein, mich kümmert kein Scheitern mehr. Du weißt, was wir zu tun haben. Ja, auflösen werdet ihr mich, mein Bewusstsein zerstören. Bitte, bedient euch. Nach all diesen Äonen ist mein einziger Wunsch ewiges Vergessen. Wenn ich meine Funktion nicht schon erfüllt habe, dann ist es nun zu spät. Vielen Dank und gute Nacht. Ach, Arthur. Ja? Gib auf deinen Reisebeutel Acht. Den mit dem Olivenöl, den Karten aus Santorin und anderen wichtigen Dingen. Was geschehen ist, ist geschehen. Meine Funktion ist erfüllt. Verschwunden. Er ist verschwunden. Und auch das Chesterfield-Sofa. Und auch die holzgetäfelten Wände, alles verschwunden. Komm, gehen wir zurück zum Herz aus Gold. Was ist denn Wichtiges in deinem Reisebeutel? Ich weiß auch nicht, was er meint. Der mit allen Denkvorgängen genau ausgerüstete Computerhacker weiß natürlich genau, was er sagt. Und es wird sich sehr bald herausstellen, was Arthur Dent Wichtiges in seinem Reisebeutel bei sich trägt. Nun, auf jeden Fall muss man den bereits zu Staub zerstörten auflösen. Und so begeben sich Trillian und Arthur zu Ford und Zaffert zurück auf das Raumschiff Herz aus Gold. Das Raumschiff brennt! Zaffert, Ford, schlag die Wand fast! Das Raumschiff brennt! Ihr seht wohl Gespenster, wo brennt denn hier was? Ja, da, sieh doch! Das ist die Holzsäule. Aber musst du was die machen? Die Zaffert von dem Cricket-Schlüssel da gerettet. Tu doch mal was! Mach doch mal! Für Natur, geil. Aber die fing doch von selber an zu brennen, dein Gamma-Barbecue-Grill. Das Werk meiner Rettung ist dahin. Mein es Gott. Ist vorbei. Oh Gott, oh Gott. Nur gut, dass die goldene Querstange erhalten blieb. Sie tut ihren Dienst im Getriebe des Herz aus Gold. Ja, wir müssen die Asche einsammeln und zurückbringen. Wohin denn zurück, Arthur? Nach Lord Cricket Ground, St. John's Wood, London. Und zwar in demselben Augenblick, als sie dort gestohlen wurde. Ich komme mit, damit dir nichts passiert, Arthur. Okay. Safford, mach die Teleporter fertig. Ja, ihr könnt ja im Orbit parken. Wir sind bald zurück. Na, dann kommt doch schon. Deinen Reisebeutel, Arthur, den kannst du ruhig hier lassen. Den brauchst du nicht. Ja, nimm die Tüte mit der Asche, das genügt. Nein, der Reisebeutel kommt mit. Der stört nicht. Ach, schon wieder dieser Erdling. Im heitersten Sonnenschein eine Szene wildester Verwüstung. Der teure Rasen von Lord's Cricket Ground, St. John's Wood, London, verbrannt. Unverwischt die Spuren der Cricket-Roboter, die vor wenigen Augenblicken den Pokal mit der Asche gestohlen hatten. Der Rauch der Verwüstung schwebte noch über dem Spielfeld, als Ford und Arthur gelandet waren. Mensch, Ford. Hä? Sieh doch mal da. Was? Du bist da stehen geblieben. Das Wicket. Da. Das Tor. Der Rasen ist verbrannt, alles ganz wüst und dieses kleine Wunder steht noch. Arthur. Weißt du, in meiner Kindheit... Hey, Arthur, komm, das kannst du mir unterwegs wirklich alles erzählen. Als Junge war ich ganz wild auf Cricket. Ich war nicht sehr gut, aber... Arthur, du warst ein Stümper, also wenn du ehrlich bist. Ich habe immer geträumt, völlig blödsinnig natürlich, eines Tages würde ich hier auf Lord's Cricket Ground den Ball schnappen und Mann, so weit! Ja, nun fass dich, Arthur, komm. Du fort, ich muss doch den Ball noch haben, der damals genau in meinen Reisebeutel sprang. Weißt du das nicht mehr? Nein, ich muss ihn noch haben, ich muss ihn noch haben. Was habe ich, hab ich gesagt? Das ist doch ein ganz anderer Beutel, den du da hast, ein ganz anderer Beutel, verstehst du denn nicht? Ja, allerdings. Sind aber meine ganzen Griechenland-Souvenirs drin. Das muss meine sein. Egal. Lass mich hier mal ein bisschen spielen. Ja, okay. Komm, bring's hinter dich. Ich warte da drüben, ja? Nun war der Augenblick nahe. Arthur Dent auf Lord's Cricket Ground. Ein Blick auf den Rasen, der war verbrannt und verwüstet. Ein Blick in den Himmel entschädigte ihn. Er war blau, ein paar weiße Wolken zogen gemächlich dahin und ein paar Vögel kreisten über seinem erhobenen Haupt. Und nun sah er dem Geschehen zufrieden entgegen. Ein paar Drehungen, den Körper gereckt, mit den Hausschuhen gescharrt und ab. Er lief. Wie? Was? Bei dem Wicket steht ein Schlagmann. Wie? Die haben schnell begriffen. Gut so, Mann. Gleich gibt's was zu tun. Was Arthur vor Eifer im Lauf viel zu spät erkannte, bereitete ihm wenige Augenblicke danach panischen Schrecken. Der Schlagmann bei dem Wicket gehörte nicht zur englischen Mannschaft und nicht zur australischen Mannschaft. Er gehörte zur Mannschaft der Cricket-Roboter. Mit einem Wort, ein kalter, harter, todbringender Killer-Roboter wartete auf ihn, der offenbar nicht mit den anderen auf ihr weißes Kriegsraumschiff zurückgekehrt war. Arthur konnte nicht bremsen, nicht halten in seinem Lauf. Es kam ihm nur so vor, als nehme der Lauf kein Ende, als bewege er sich durch eingedickten Hustensaft. Verzweifelt drehte er den Kopf nach beiden Seiten, blickte auf seine hilflose Hand, die den roten Ball hielt, als sei sie mit ihm verwachsen. Und der Ball begann jetzt ein unheimliches Eigenleben. Er glühte, es blitzte aus ihm hervor. Und dieser Killer beim Wicket war enorm gewachsen, drohend, entschlossen, die Kampfkeule schlagbereit und die Augen glühten wie die Fernscheinwerfer eines Raketenzuges. Arthur sausten Gedanken durch den Kopf. Er dachte an Hakta, glaubte, seine Stimme zu hören. Eine unbeschreibliche Angst bemächtigte sich seiner und nötigte ihm die schreckliche Erkenntnis ab. Was da in seiner Hand glüht und blitzt, ist die Supernova-Bombe. Die Supernova-Bombe? Das Leben, das Universum und der ganze Rest, alles in meiner Hand? Hoffentlich gibt es kein Leben nach dem Tode, sonst muss ich sie alle wiedersehen. Slati, Trillion, Ford! Ach was, ich war immer ein schlechter Werfer. Ich bin ein schlechter Werfer. Ja, ich bin ein schlechter... Hey! Ich fliege! Ich fliege! Was schon einmal auf so wunderbare Weise geschah, die Angst beflügelte Arthur denn dermaßen, dass seine Füße erst den Boden streiften, dann aber, als hätten sie genug von dieser Erde, sich abhoben und plötzlich, einem unwiderstehlichen Höhendrang folgend, ihn durch die Lüfte stemmten. Und da er nicht zu Boden blickte, was den Regeln der Flugkunst, wie der Anhalter sie beschreibt, durchaus entsprach, er quasi den Boden verfehlte, so flog er fröhlich dahin, schwebte über Lord's Cricket Ground. Und dann kam der seltenste Augenblick im Leben des Arthur Dent. Er fasste Mut, schwirrte einem Irrlicht gleich vor dem Killer-Roboter herum, stürzte bald hernieder, stieg dann wieder steil aufwärts und irritierte den Roboter dermaßen, dass dieser Arthur nicht mehr folgen konnte. Der warf in einem geschickten und ebenso gesegneten Augenblick den gefährlichsten aller Cricketbälle so weit er konnte in einem so weit wie möglich gelegenen Winkel der Erde von Lord's Cricket Ground. Den Roboter ärgerte die Überlegenheit des Menschen dermaßen, dass ihm vor Wut fast die Scheinwerfer in den Augen durchbrannten. Er stand vor einem Kurzschluss. Aber dazu kam es nicht, denn Arthur hatte sogleich zum Sturzflug angesetzt und mit wahnsinnig kühnem Griff dem Roboter die Kampfkeule entrissen. Sie gab seiner Hand natürlich ein viel beruhigenderes Gefühl als diese Supernova-Bombe. Und so raste er in übermütigem Tempo abermals auf den Roboter los, drehte sich zweimal um sich selbst und benutzte den Schwung, um mit einem Hieb des Roboters Haupt von des Roboters Schultern zu trennen. Dem Roboter fiel die Trennung so schwer, dass er starb. Komm endlich! Ja, ich komme gleich! Arthur erholte sich nur langsam von seiner Mutsanwandlung. Die Roboterkeule hatte bei dem Schlag gelitten und damit niemand sie mit einem Cricketholz verwechseln konnte, warf er die Mordwaffe ebenfalls so weit weg, wie er konnte. Sie ist auch nie mehr aufgetaucht. Dann begab er sich zu seinem Freund Ford und die beiden begaben sich wieder auf die Reise. Ach, weißt du, Ford, ja? Eigentlich habe ich dieses ewige Herumreisen satt. Oh, ist doch bisher immer sehr interessant gewesen. Ja, aber ich habe einfach keine Lust mehr. Es ist immer dasselbe. Zeit und Entfernung sind immer dasselbe und Geist und Universum auch. Entschuldigt. Ja? Da ist einer, den haben wir von seinem Raumschiff geholt. Der ist durchgedreht. Er ist verrückt! Er ist verrückt! Komm, durchatmen! Ruhig und schön, ruhig. Ja, ich lasse ihn vor. Ja. Verrückt! Was ist das denn für einer? Er sagt, er sei Journalist bei den Tagessternnachrichten. Tagessternnachrichten, Berichterstatter über den Prozess. Du musst ihm noch was geben, Trillian. Ey, Mann, es geschieht dir ja nichts. Beruhige dich. Der Zeuge, pack. Was war das denn für ein Prozess? Der Prozess ist nicht mehr wichtig. Der Zeuge, pack. Sie hatten ihm nicht geglaubt und wollten ihm eine Spritze geben, eine Wahrheitsdroge. Ja, eine Wahrheitsdroge. Aber es ging schief. Es war zu viel. Sie haben ihm zu viel gegeben und... Daran waren die Roboter schuld. Die haben den Arzt angestoßen und da hat er zu viel gespritzt. Aber den Richter... Roboter, Richter? Was denn für Richter? Weiße Roboter. Widerlich, böse. Die kamen in den Gerichtssaal getürmt und nahmen dem Richter das Zepter weg. Das heilige, argoputonische Zepter der Gerechtigkeit. Ja, Ein hässliches Ding aus Plexiglas. Die Säule aus Plexiglas? Das waren die Cricket-Roboter. Ich weiß nicht, wozu sie das Zepter der Gerechtigkeit brauchten, diese Gewalttäter. Aber die haben den Arzt geschubst und er fiel auf den Richter und da hat er gespritzt. Und der arme Puck ist daran gestorben, oder? Nein, nein, viel schlimmer. Er sagt die Wahrheit. Und er sagt sie immer noch, ununterbrochen. Fürchterliche Dinge. Entsetzliche, grausame Dinge. Ja. Zum Verrücktwerden. Aber beruhige dich. Das gibt sich ja wieder. Ja, es gibt es sich ja wieder. Sind tatsächlich welche verrückt geworden dabei. Na, klar. Ich meine, ich bin Journalist. Ich vertrage eine Menge, aber es war zu viel. Es ist zu viel. Verrückt bin sogar ich geworden. Weil du daran gewöhnt bist, mit der Wahrheit konfrontiert zu werden? Nein. Weil ich eine Entschuldigung brauchte, um vorzeitig da wegzukommen. Ich wollte nicht mit eingemauert werden. Was, wieso denn das? Puck sagte die Wahrheit. Alle möglichen Wahrheiten, sagte er. Auch die absolute und endgültige. Und da haben die den Gerichtssaal geräumt und als Puck immer noch weiter die Wahrheit sagte, da haben sie ihn im Saal allein gelassen, die Türen versiegelt, hohe Wände aus Stahl, Stachel, Elektrozäune um ihn herum errichtet. Sie haben Krokodils angelegt, Sümpfe angelegt und drei große Armeen dort zusammengezogen, um zu verhindern, dass irgendjemand Puck reden hören konnte. Das ist aber sehr schade. Ich hätte gern gehört, was er sagt. Wahrscheinlich wüsste er auch die Frage auf die allerletzte Antwort. Es hat mich immer geärgert, dass wir nie dahinter gekommen sind. Hey, wir sollten ihn aufsuchen. Hey, Arthur, du wolltest doch kochen lernen und nicht mehr reisen. Ja, wie sollen wir da auch landen? Dann müssten wir ja im Gerichtssaal anlegen. Na und? Es muss unseren Freunden gelingen, bis zu dieser verbarrikadierten Gerichtsbarkeit vorzudringen. Es ist zu vermuten, dass dort so viel Wahrheit steckt, um damit das ganze Universum aufzuklären. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das war der 22. Teil von Douglas Adams. Per Anhalter ins All. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz. Es sprachen Rolf Beusen, das Buch. Felix von Manteuffel, den Bomben-Cricket-Spieler Arthur Dent. Ingo Hülsmann, seinen treuen Begleiter Ford Prefect. Horst Bollmann war der Planetenbauer Slarty Bartfass. Matthias Fuchs, Sufford Beeble Brox, der Unerschreckliche. Cornelia Boje, unsere Trillian. Peter Leek, der böse, wenn auch pulverisierte Haktar. Peter Fricke, der von der Wahrheit verrückte Journalist. Roland Seiler sorgte für den hochqualifizierten Ton. Regine Schneider mit schnittsicheren Händen für fehlerfreien Ablauf des Geschehens. Milena Meitz als Aufnahmeleiterin dafür, dass alles nach Plan lief. Frank Duval für die Musik und Hartmut Kirste für die Regie.